so recht für verliebte Leut. Im Garten rieselt ein Runde, sonst stille, weit und breit. Neben der Mauer im Schatten, da stehen der Studenten drei. Mit Flöte und Geige und Zither und singen und spielen dabei, singen und spielen dabei. Die Klänge schleichen der Schönste sacht in den Traum hinein. Sie schaut den blonden Geliebten und lispelt, vergiss nicht das Fenster dein, ich komm. könnte dir ins Zimmer sehen. Da tratst du in den Sonnenschein, du dunkelste der scheiden, Wohnung in die Wege hin. Meiner ist der Weg der Leine, der sich immer sicher bin, sicher bin. Grrrr!